meine Schwester, na komm schon her. Heul dich aus, dann ist es halb so schwer. Hat er mit dir Schluss gemacht und sich völlig aus dem Tritt gebracht. So oder so, es wird weitergehen. So oder so, wirst du schon sehen. Ganz verschmiert, du, er hat sich eben ausprobiert. Er fand dich einfach sexy und schau, es ist doch toll, nun bist du eine Frau. So oder so, es wird weitergehen. So oder so, es ist schon sehr. Am besten raus aus deinem Kummer um ihn. Lass ihn doch, lass ihn schon ziehen. So oder so, es wird weitergehen. So oder so, wird's schon sehen. Schwester, lass ihn gehen. So oder so, es wird weitergehen.